erwähnte in der ersten Stunde schon einmal die Berliner Hip-Hop-Szene. Die entwickelt sich im Gegensatz zu anderen deutschen Städten zögerlich, aber kontinuierlich. Fest etabliert in Berlin mittlerweile sind die Harlequins, die mit ihrem harten und rauen Sound ein wenig an die Ursprünge dieser Musik aus der New Yorker Bronx erinnern. Ihre aktuelle Single nennt sich Otra Vez.